Da erinnerte er sich einer kleinen Kellnerin aus einem Bierlokal, mit der er eines Abends mitgegangen war und die er nachher wiedergesehen hatte von Zeit zu Zeit. Er erhob sich von Neuem, um ein Glas Bier mit diesem Mädchen zu trinken. Was ihr sagen, was von ihr hören? Nichts, einerlei. Ihr die Hand reichen für einige Augenblicke. Sie schien doch Neigung für ihn zu haben. Warum hatte er sie nicht viel öfter aufgesucht? Er traf sie, wie sie auf einem Stuhl in dem fast leeren Raume der Bierkneipe hindöste. Kaum, dass sie ihn bemerkte, erhob sich die Kleine voller Munterkeit und kam zu ihm. »Guten Tag, wie geht's?« »Nicht schlecht, und dir?« »Mir fabelhaft, aber Sie sind ein seltener Gast geworden. Ich habe sehr, sehr wenig Zeit. Du weißt, ich bin Arzt.« »Ich weiß nichts. Sie haben mir nichts gesagt.« »Hätte ich's doch gewusst. Ich war krank vor einer Woche. Ich hätte Sie gerufen, na? Und was trinkt der Herr?« »Ein dunkles. Und du?« »Ich? Auch ein dunkles. Da du es mir so freundlich anbietest.« Jetzt erst nannte sie ihn »du«, als wäre das Anerbieten dieser Erfrischung die stillschweigende Erlaubnis dazu gewesen, und sie plauderten nebeneinander, Auge in Auge. Von Zeit zu Zeit nahm sie seine Hand mit dieser leichten Vertraulichkeit der Mädchen, deren Liebe zu verkaufen ist, und nun sah sie ihn herausfordernd an und sagte, »Warum kommst du nicht viel öfters? Du gefällst mir nämlich ausgezeichnet, mein Junge.« Aber er hatte schon genug von ihr. Er sah in ihr das dumme Tier, die gemeine Seele. Er roch den Schweiß der niederen Klassen. Die Frauen, fühlte er, müssen uns im Traum erscheinen oder umgeben von rauschendem Luxus. Das allein vergoldet ihr banales Wesen. Sie fragte ihn, »Du gingst unlängst einmal mit einem schönen, blonden Jungen vorbei. Er trug Vollbart. War das dein Bruder?« »Ja, mein Bruder.« »Fabelhaft hübsch, der Junge. Findest du?« »Ja, finde ich. Und dann sieht man ihm an, er lebt und lässt andere leben.« Ein eigenartiger Drang packte ihn, dieser Kellnerin von der Erbschaft seines Bruders zu erzählen. Wie konnte ihm ein Gedanke auf die Lippen treten, den er weit von sich wies, wenn er allein war, den er verdrängte aus Angst vor den Irrungen und Wirrungen seiner Seele? Was war der Grund, diesen Gedanken aus seinem Herzen freizugeben? Hatte er denn nur den einen Wunsch, dieses schwer bedrückte Herz zu befreien von seiner Last und Bitterkeit? Er schlug die Beine übereinander. »Mein Bruder ist ein Sonntagskind, das kannst du glauben. Er hat eben geerbt. 20.000 Franc Rente.« Sie riss ihre Augen auf, voll von Bläue und voll von Gier. »Ja, und wer hat ihm denn das hinterlassen? Eine gute Großmutter oder eine Erbtante?« »Nein, ein alter Freund meiner Eltern.« »Ach, nur ein Freund? Wer denkt das aus?« »Und nichts für dich? Keine Erbschaft für dich?« »Nein, ich habe ihn kaum gekannt.« Sie dachte ein paar Augenblicke nach und dann mit einem ganz sonderbaren Lächeln auf den Lippen. »Na schön. Dein Bruder muss schon ein Sonntagskind sein, um Freunde von solcher Sorte zu haben. Da darf es einen gar nicht wundern, dass er dir so wenig ähnlich sieht.« Er hatte Lust, ihr ein paar um die Ohren zu schlagen, ohne recht zu wissen, warum, und er fragte sie mit verkrampftem Mund, »Wie denkst du dir das?« Sie nahm eine blöde, kindliche Miene an. »Ich denke mir gar nichts. Ich wollte bloß sagen, er hat mehr Glück als du.« Er warf 20 Sous auf den Tisch und ging fort. Jetzt immer wieder dieses Wort. »Da darf es einen gar nicht wundern, dass er dir so gar nicht ähnlich sieht.« Was hatte sie gedacht? Was war der geheime Sinn in diesen Worten? Eines war sicher, da war eine Bosheit, ein Tropfen Gift, eine Infamie. Ja. Ja, dieses Mensch musste geglaubt haben, dass Jean der Sohn des Herrn Maréchal sei. Die Erschütterung, die er empfand, als dieser Verdacht gegen seine Mutter geschleudert wurde, war so furchtbar, dass er nicht weiter konnte. Er blickte umher, suchte einen Platz, sich zu setzen. Ein anderes Kaffeehaus befand sich in der Nähe, er trat ein, nahm einen Stuhl und sagte dem Kellner: »Ein Bier, bitte.« Er fühlte, wie sein Herz klopfte. Scham rann über seine Haut. Plötzlich stand vor ihm, was Marowsko tags zuvor gesagt hatte: »Das wird keinen guten Eindruck machen.« War das der gleiche Gedanke? Der gleiche Verdacht, wie ihn das dumme Biest gehabt hatte? Er beugte seinen Kopf über sein Glas, er sah den weißen Schaum perlen und vergehen und sagte zu sich: »Wie kann es sein, dass ich so Furchtbares glaubte?« Die Gründe, die diesen schmachvollen Zweifel auf dem Grunde seiner Seele keimen ließen, erschienen nun der Reihe nach, einer nach dem anderen, in ihrer ganzen Klarheit, in ihrer ganzen Selbstverständlichkeit, in ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit. Dass ein alter Hagestolz ohne Erben sein ganzes Hab und Gut den zwei Kindern seines Freundes hinterlässt, nichts einfacher als das, nichts, was mehr natürlich wäre. Aber dass dieser alte Hagestolz sein ganzes Hab und Gut einem dieser Kinder hinterlässt, musste es da nicht so kommen, dass alle Welt aus dem Staunen ins Flüstern und Kichern gerät und schließlich lacht? Aber wie konnte es kommen, dass er dies nicht vorausgesehen, dass sein Vater es nicht gefühlt, dass seine Mutter es nicht geahnt? Nein, sie waren allzu glücklich in ihrem Goldstrom, als dass solch ein Gedanke sie von Ferne gestreift hätte. Und dann, wie konnten diese anständigen Menschen auf einen Gedanken von so teuflischer Niedrigkeit kommen? Ja, aber die Welt? Ja, aber der Nachbar, der Kaufmann an der Ecke, alle die, unter denen sie lebten? Mussten sie nicht diese Scheußlichkeit wiederholen, sich daran ergötzen, über seinen Vater hohnlächeln, seine Mutter verachten? Was die Kellnerin im Bierlokal beobachtet hatte, dass Jean blond, er aber brünett war, dass sie einander nicht glichen, nicht im Gesicht, nicht im Gang, nicht in der Haltung, nicht im Verstand und den geistigen Gaben. Das musste jetzt in aller Augen offenbar werden und allen Menschen einleuchten wie das Sonnenlicht. Wenn man von den jungen Roland spricht, würde man sagen: Welcher denn? Der Echte oder der Falsche? Nun erhob er sich mit dem festen Entschluss, seinen Bruder aufmerksam zu machen, ihn zu wappnen gegen diese schreckliche Gefahr, die der Ehre ihrer Mutter drohte. Was aber würde Jean tun? Das Allereinfachste war: Annahme des Erbe verweigern, das dann den Armen zugute kam. Und den Freunden und Vertrauten des Hauses, soweit sie in dieses Testament eingeweiht waren, zu sagen: Dieser letzte Wille enthält Klauseln und Bedingungen, die wir nicht erfüllen können. Jean hätte nicht erben sollen, sondern hätte nur das Geld zu verwalten gehabt. Er kam heim. Er musste seinen Bruder allein sprechen, denn was er ihm zu sagen hatte, konnte nur unter vier Augen gesagt werden. Schon im Flur hörte er Stimmengewirr und Lachen im Salon, hörte im Eintreten Frau Rosemilie und den Kapitän Bosir reden, die sein Vater hierher geschleppt hatte, um mit ihnen den großen Tag gebührend zu feiern. Da standen schon Flaschen mit Wermut und Absinth, denn man musste sich doch Appetit machen, und Stimmung musste da sein vom ersten Augenblick an. Der Kapitän war ein kleiner Mann, rund wie ein Kügelchen, da er sich ja zeitlebens auf dem Meere umhergekugelt hatte, und ebenso rund waren seine Gedanken, alle abgeschliffen wie Kiesel am Strande. Nun hörte man ihn lachen, ein R tief in der Kehle rollen. Da fühlte jedermann, das war ein Mensch, der auf das Leben einen fabelhaften Appetit besaß. Eben stieß er mit dem Vater Roland an, während Jean den Damen gefüllte Gläser immer wieder anbot. Frau Rosemilie dankte, aber der Kapitän, der mit ihrem seligen Mann befreundet gewesen, schrie: »Vorwärts, vorwärts, meine Gnädigste! Bis repetita placent, wie wir so in unserem Seemannsplatz sagen, will heißen, zwei Wermut geben alleweil guten Mut. Ich, wie Sie mich da sehen, ich muss schaukeln. Auch jetzt, da ich nicht mehr zur See fahre. Tut's nicht das Meer, tut es der Wehrmut. Dazu nach dem Kaffee gebe ich mir noch etwas Schwung, Sie verstehen. Und dann habe ich abends bewegte See, aber zu richtigen Stürmen lassen wir es nicht kommen. Das niemals, denn man hat Angst vor Schiffbruch. Vater Roland, dessen Seemannsherz sich bass erfreute, lachte mit ganzem Herzen. Schon war sein Gesicht wie Feuer, rot, sein Blick durch Absinth getrübt. Er hatte den schweren Bauch der kleinen Kräme. Er war nichts als Bauch. Dahin schien sich der andere Rest seines Körpers zurückgezogen zu haben. Das war ein Bibberbauch, wie ihn die Leute haben, die immer sitzen. Bei denen gibt es nicht Schenkel, noch Brust, noch Arme und Hals. Alles scheint vom Sitzen in einen Klumpen zusammengebacken zu sein. Aber Bosir, so kurz und fett er war, schien doch voll wie ein Ei und hart wie eine Kanonenkugel. Noch hatte Frau Roland ihr erstes Glas nicht geleert. Rot, umhaucht vor Seligkeit, strahlend das Auge, so sah sie ihren Sohn an, Jean. Jean aber schwitzte seine Freude bei allen Poren aus. Das Geschäft war abgeschlossen, die Unterschrift vollzogen. Er war Herr über eine Rente von 20.000 Francs. Wie er nun lachte, wie er die Menschen um sich ansah, an seiner strafferen Art, an seinem stärkeren Selbstvertrauen, fühlte man die hohe Würde, die das Geld verleiht. Das Essen wurde gemeldet. Eben wollte Vater Roland Frau Rosemilie zu Tische führen, da rief die Mutter, »Nein, Alter, heute ist das unseres Jean-Sache.« Auf der Tafel leuchtete ein ungewohnter Luxus. Wo sonst der Vater saß, war heute Jeans Platz. Hier strahlte ein gewaltiger Blumenstrauß mit Seidenbändern bewimpelt. Ein prachtvolles Hochzeitsbukett ragte wie ein Dom über die Ebene der Tafel in seinem bunten Prangen. Rund um diesen Strauß gab es 4 Kompottschüsseln, eine davon als Pyramide aus den herrlichsten Pfirsichen garniert, die zweite enthielt eine Torte in Architektur aus Schlagsahne und über bestreut mit Zieraten aus Zucker eine Kathedrale auf dem Untergrund von Biskuit. Die dritte Schüssel enthielt Ananasscheiben in klarem Zucker und die vierte endlich, ein Luxus unerhört, brachte schwarze, schwere Trauben aus Spanien. »Alle Wetter«, sagte Pierre, als er sich setzte. »Heute feiern wir einen Hans im Glück.« Nach der Suppe kam Madeira. Jetzt sprachen alle zu gleicher Zeit. Bosir berichtete von einem Göttermahl, das ihm ein Negergeneral einst angeboten in Santo Domingo. Vater Roland lauschte immer auf dem Sprung, zwischen diese Erzählung einen Bericht hineinzuschmuggeln von einem anderen Göttermahl, gegeben von einem guten Freunde in Meudon. Jeder der Tischgenossen hatte damals sich den Magen auf 14 Tage verdorben. Frau Rosemilie, Jean und seine Mutter schmiedeten Pläne für einen Ausflug und ein Frühstück in Saint-Jouin. Man versprach sich davon ein reizendes Vergnügen. Pierre tat es leid, dass er nicht für sich allein gegessen in einer Kneipe am Meeresstrande, fern von dem Lärm, dem Geschwätz, dem Kichern, der Freude, die ihm allesamt auf die Nerven gingen. Wie nur sollte er sich benehmen? Wie vorgehen, um seinem Bruder zu sagen, was er fürchtete? Wie ihn dazu bewegen, auf dies Vermögen zu verzichten, das er schon empfangen, woran er sich schon jetzt berauschte. Leicht würde es nicht sein, aber es musste sein. Kein Zögern. Die Ehre seiner Mutter war in Gefahr.